Zum 25. Jahrestag der Ernennung Kim Jong-ils zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee und dem 5. Jahrestag der Ernennung Kim Jong-uns zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee fanden in der Stadt Sibiri-Chaebol in der russischen Region Primorsk und in den chinesischen Städten Jilin, Dalian und Shenyang die Kim Il-sung und Kim Jong-il-e Ausstellungen statt. Zur Schau gestellt waren die Blumen Kim Il-sung und Kim Jong-il-e, die von der Hochachtung aller Menschen vor Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zeugten. An den Eröffnungsfeiern der Ausstellungen beteiligten sich die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen, sowie die Mitglieder der DVK-Vertretungen und die koreanischen Mitarbeiter mehrerer Einheiten in Russland und China.